Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 431 an Schiller. Wenn die Stuttgarter Freunde artiger gewesen und mir die Zeit von Thorais Ankunft gemeldet hätten, so könnte ich vielleicht jetzt bei ihnen sein, denn außer diesem einen Geschäft habe ich alles Übrige hinter mich gebracht. Geht ihr Wallenstein indessen auf seinem Wege mit starken Schritten fort, so will ich das bisherige Entbehren verschmerzen. Man sieht freilich, wie es auch Humboldten geht, wenn gewisse Unterhaltungen fehlen, wie nötig sie einem werden können. Die Franzosen muss Humboldt, wenn sie ein theoretisch Gespräch anfangen, ja zu eludieren suchen, wenn er sich nicht immer von Neuem ärgern will. Sie begreifen gar nicht, dass etwas im Menschen sei, wenn es nicht von außen in ihn hineingekommen ist. So versicherte mir Monnier neulich, das Ideal sei etwas aus verschiedenen schönen Teilen zusammengesetztes. Da ich ihn denn nun fragte, woher denn der Begriff von den schönen Teilen käme und wie denn der Mensch dazu käme, ein schönes Ganze zu fordern und ob nicht für die Operation des Genies, indem es sich der Erfahrungselemente bedient, der Ausdruck zusammensetzen zu niedrig sei, so hatte er auf alle diese Fragen Antworten aus seiner Sprache, indem er versicherte, dass man dem Genie schon lange une sorte de création zugeschrieben habe. Und so sind alle ihre Diskurse. Sie gehen immer ganz entscheidend von einem Verstandsbegriff aus, und wenn man die Frage in eine höhere Region spielt, so zeigen sie, dass sie für dieses Verhältnis auch allenfalls ein Wort haben, ohne sich zu bekümmern, ob es ihrer ersten Assertion widerspreche oder nicht. Durch ihre Frau Schwägerin werden sie ja wohl erfahren haben, dass auch Monnier Kantens Ruhm untergraben hat und ihn nächstens in die Luft zu sprengen denkt. Dieser moralische Franzos hat es äußerst übel genommen, dass Kant die Lüge unter allen Bedingungen für unsittlich erklärt. Böttiger hat eine Abhandlung gegen diesen Satz nach Paris geschickt, der erstens in der Descartes-Philosophik wieder zu uns zurückkommen wird, worin denn zum Trost so mancher edlen Natur klar bewiesen wird, dass man von Zeit zu Zeit lügen müsse. Wie sehr Freund Ubique sich freuen muß, wenn dieser Grundsatz in die Moral aufgenommen wird, können Sie leicht denken, da er seit einiger Zeit die Bücher, die man ihm geliehen hat, hartnäckig abschwört, ob es gleich gar kein Geheimnis ist, dass er sie im Hause hat und sich deren ganz geruhig fortbedient. Ich habe jetzo ein Verhältnis mit dem Grafen und der Gräfin Fouquet wegen naturhistorischer Gegenstände. Es sind recht artige, höfliche, dienstfertige Leute und auch mit mir recht einig und wohl zufrieden. Doch merkt man immer, dass es ihnen auch wie Vossen geht, der am Ende denn doch überzeugt ist, dass er ganz allein Hexameter machen kann und soll. Mein Gedicht scheint, wie ich aus diesen Nachrichten sehe, ihm nicht so wohltätig als mir das seine. Ich bin mir noch recht gut des reinen Enthusiasmus bewusst, mit dem ich den Pfarrer von Grünau aufnahm, als er sich zuerst im Merkur sehen ließ, wie oft ich ihn vorlas, so daß ich einen großen Teil davon noch auswendig weiß, und ich habe mich sehr gut dabei befunden, denn diese Freude ist am Ende doch produktiv bei mir geworden. Sie hat mich in diese Gattung gelockt, den Hermann erzeugt, und wer weiß, was noch daraus entstehen kann. Das Voss dagegen mein Gedicht nur se defendendo genießt, tut mir leid für ihn, denn was ist denn an unserm ganzen bisschen Poesie, wenn es uns nicht belebt und uns für alles und jedes, was getan wird, empfänglich macht? Wollte Gott, ich könnte wieder von vorn anfangen und alle meine Arbeiten als ausgetretene Kinderschuhe hinter mir lassen und was Besseres machen. Jetzt erheitere ich mich mit dem Gedanken, dass ich bei meinem nächsten Aufenthalt in Jena kleine Sachen machen will in einer Art, zu der ich den wohltätigen Einfluss des Frühlings brauche. Wie sehr freut es mich, dass wir beide gewiss so fest an der Sache als aneinander halten werden. Heute Nacht haben wir nach der unvermuteten Ankunft der gothaischen fürstlichen Jugend einen Ball aus dem Stegreife und Souper um 2 Uhr gehabt, worüber ich denn einen schönen Morgen zum größten Teil verschlief. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau und bereiten sich für den Sommer im Garten ein heiteres Dasein. Weimar, den 28. Februar 1798. G.